1 Samuel chapter 4. Gehen wir zu 1. Samuel 4. And continue in our series in 1 Samuel. Und fahren wir fort in der Serie im 1. Samuel. Okay. Father, bless these words to our hearts. Vater, segne diese Worte, lass sie in unserem Herzen zum Segen werden. Through the Holy Spirit we pray. Durch den Heiligen Geist, das beten wir. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. 1 Samuel 4 is a very powerful chapter. 1. Samuel 4 ist ein sehr mächtiges Kapitel. It speaks about the departing of the glory of God. Es spricht davon, dass die Herrlichkeit Gottes verschwindet. It speaks about Ichabod. Es spricht von Ichabod. Ichabod is a name that means the glory has departed. Ichabod ist ein Name, das bedeutet, die Herrlichkeit ist weggegangen. No glory. Keine Herrlichkeit. And the glory all through church history. Und die Herrlichkeit ist während der ganzen Kirchengeschichte has come and has gone. Gekommen und weggegangen. The history of Israel. Die Geschichte Israels is all about the glory of God. Da geht es immer um die Herrlichkeit Gottes, being present, die gegenwärtig war, and then the glory of God departing. Und dann, wie sie wegging. I've been a born again believer for 28 years now. Ich bin jetzt seit 28 Jahren wiedergeborener Christ. And I have believed in Jesus for over 40 years now. Seit über 40 Jahren glaube ich an Jesus. And in my last 28 years of being a born again believer. Und in den 28 Jahren, wo ich wiedergeborener Gläubiger bin. Where Christ lives inside my heart. Seitdem Christus in meinem Herzen lebt. Faith, durch den Glauben. I have seen more people who have experienced the glory of God. Habe ich mehr Leute gesehen, die die Herrlichkeit Gottes erfahren haben. Radiated the glory of God. Die Herrlichkeit Gottes ausgestrahlt haben. And where the glory of God has departed. Bei denen die Herrlichkeit Gottes weggegangen ist. I was in a church. Ich war in einer Gemeinde. A powerful church. Einer kraftvollen Gemeinde. Over 500 people. Über 500 Menschen. I was a song leader. Ich war dort der Lobpreisleiter. The glory of God departed. Die Herrlichkeit Gottes ist weggegangen. Someone wrote me from that church and said this. Jemand von der Gemeinde hat mir geschrieben und sagte, we thought we were on the Queen Mary. Wir dachten, wir wären auf der Queen Mary. And then realized we were on the Titanic. Und haben dann gemerkt, dass wir auf der Titanic waren. And our church has sunk. Und unsere Gemeinde ist gesunken. The departing of the glory of God. Wenn die Herrlichkeit Gottes weggeht. Why does God's glory depart? Warum geht Gottes Herrlichkeit weg? Let's start 1 Samuel chapter 4. Beginnen wir 1. Samuel 4. We see in verse 2 the Philistines drew up for battle. Wir sehen in Vers 2 die Philister bereiteten sich auf den Kampf vor. Israel fights them and loses 4000 soldiers. Israel kämpft gegen sie und verliert 4000 Soldaten. In verse 3 Vers 3, the people come to the elders of Israel. Da kommt das Volk zu den Ältesten von Israel. And they ask, why has the Lord defeated us today before the Philistines? Sie fragen, warum hat uns der Herr heute vor den Philistern geschlagen? Let us take to ourselves from Shiloh the ark of the covenant of the Lord. Lasst uns von Silo die Lade des Bundes des Herrn zu uns holen. That it may come among us and deliver us from the power of our enemies. Dass er in unsere Mitte komme und uns aus der Hand unserer Feinde rette. That is a perfect example. Das ist ein perfektes Beispiel of religion. Für Religion. A perfect example where something that some external thing. Also im Deutschen dann, dass es in unsere Mitte kommt, das ist Religion, das etwas Äußerliches, was so viel bedeutet and symbolizes an unseen reality, und eine unsichtbare Realität symbolisiert, is made into an idol. Dass das zum Götzen gemacht wird. It shall deliver us. Es wird uns befreien. But wait a minute, it represents the presence of God. Aber warte mal, es repräsentiert die Gegenwart Gottes. What do you mean, it will deliver us? Was meinst du damit, es wird uns befreien? How often do we want to be an active believer? Wie oft wollen wir ein aktiver Gläubiger sein? Without God. Ohne Gott. Oh, I have the Bible. Ach, ich hab doch die Bibel. Do you have the God of the Bible? Hast du auch den Gott der Bibel? Well, I work in the church. Na, ich arbeite doch in der Gemeinde. Do you serve the God of the church? dienst du dem Gott der Gemeinde? Etc. Etc. Und so weiter. Now und watch. So weiter. They make a symbol into an idol. Jetzt passt auf, sie machen aus einem Symbol einen Götzen. They go into battle. Sie ziehen in den Kampf. But before they do. Aber vorher. They bring the ark. Bringen sie die Lade. Into the presence of the people of Israel. Vor das Volk Israel. In verse 5. Vers 5. It happened as the ark of the covenant of the Lord came into the camp, all Israel shouted with a great shout. Und es geschah, als die Lade des Bundes des Herrn ins Lager kam, da jauchzte ganz Israel mit gewaltigem Jauchzen. Emotion without truth. Gefühl ohne Wahrheit. Römer 10:2. Zeal without knowledge. Eifer ohne Erkenntnis. The Philistines heard the city shouting. Die Philister hörten das Geschrei der Stadt. They were afraid. Sie hatten Angst. They said, God has come into their midst. Sie sagten, Gott ist in ihre Mitte gekommen. The same God who delivered them from Egypt. Derselbe Gott, der sie aus Ägypten befreit hat. What shall we do? Was sollen wir jetzt machen? How can we fight this nation? Wie können wir gegen diese Nation kämpfen? With such a God. Die so einen Gott hat. And then they said something interesting. Und dann sagen sie etwas Interessantes. They said, verse 9, take courage and be men. Vers 9, seid tapfer und seid Männer. So they fought against the God of Israel. Also kämpften sie gegen den Gott Israels. And they won. Und gewannen. Verse 10, they killed 30,000 soldiers. Vers 10, sie schlugen 30,000 Soldaten. Verse 11. Vers 11. And the ark of God was taken. Und die Lade Gottes wurde weggenommen. This was an unimaginable thing for Israel. Das war etwas Unvorstellbares für Israel. And they sent a runner in verse 12. Vers 12, da lief ein Mann. A man of Benjamin ran from the battle line and came to Shiloh. Von Benjamin vom Schlachtfeld und kam nach Silo. The same day with his clothes torn and dust on his head. Am selben Tag, seine Kleider waren zerrissen und Erde war auf seinem Kopf. He runs into the city. Er rennt in die Stadt. And declares what has happened. Und erzählt, was passiert ist. Eli, the priest, Eli, der Priester, who we've talked about in the weeks before, über den wir vor ein paar Wochen gesprochen is haben, sitting at the gate. Sitzt am Tor. The runner runs right by him. Der Renner, also der Bote, läuft ihm an ihm vorbei. In verse 15, he's 98 years old. In Vers 15 ist 98 Jahre alt. The Lord judged him. Der Herr hat ihn gerichtet. Because he did not judge his sons. Weil er seine Söhne nicht gerichtet hat. Because his sons despised the offering of the Lord. Weil seine Söhne die Opferungen des Herrn verachtet haben. Remember that message. Erinnert ihr euch an die Botschaft? When we trample under our feet the blood of Christ. Wenn wir das Blut Christi mit Füßen treten. Hebrews 12:29. Hebräer 12:29. We trample under our feet the blood of Christ. Wir zertrampeln das Blut unter unseren Füßen. Hebrews 10:29. Hebräer 10:29. They despised the offering of God. Sie haben die Opfer Gottes, das Opfer Gottes. The father Eli would not chasten his children. Verachtet und der Vater Eli hat seine Kinder dafür nicht gezüchtigt. And God said to Eli. Und Gott sagte zu Eli. I'm going to take the priesthood away from you. Ich werde das Priesteramt dir wegnehmen. And your family. Und deiner Familie. Forever. Für immer. And suddenly. Und plötzlich Eli, who's sitting at the door, hears this uproar. Hört der Eli, der am Tor sitzt, hört dieses Geschrei. The messenger comes over to him. Der Bote kommt zu ihm. Tells him that his two sons have died. Sagt ihm, dass seine zwei Söhne gestorben sind. And the ark has been taken by the Philistines. Und dass die Philister die Bundeslade genommen haben. In verse 18. In Vers 18. It came about when he mentioned the ark of God. Und es geschah, als er die Lade Gottes erwähnte. That Eli fell off the seat backwards. Fiel Eli rücklings vom Stuhl. Beside the gate. An der Tür. And his neck broke. Und brach das Genick. And he died. Und starb. For he was old and heavy. Denn alt war der Mann und schwer. Thus he judged Israel 40 years. Er hatte Israel 40 Jahre gerichtet. Now verse 19. Vers 19. Now his daughter-in-law. Und seine Schwiegertochter. Phinehas, his wife. Die Frau des Pinhas. Was pregnant and about to give birth. War schwanger und sollte bald gebären. And she heard the news that the ark of God was taken. Und als sie die Nachricht hörte, dass die Lade Gottes weggenommen worden war, and that her father-in-law and her husband had died, und dass ihr Schwiegervater und ihr Mann tot waren, she kneeled down and gave birth, for her pains came upon her. Kauerte sie sich nieder und gebar, denn ihre Wehen überfielen sie. And about the time of her death, the woman who stood by her said to her, und als sie im Sterben lag, sagten die Frauen, die um sie her standen, do not be afraid. Fürchte dich nicht. For you have given birth to a son. Denn du hast einen Sohn geboren. But she did not answer or pay attention. Aber sie antwortete nicht und nahm es nicht mehr zu Herzen. And she called the boy Ichabod. Und sie nannte den Jungen Ichabod. She's lying there. Sie liegt dort. She's about to die. Im Sterben. She's almost unconscious. Ist schon fast bewusstlos. There's no joy in her. Keine Freude mehr in ihr. She turns to the lady standing there. Sie dreht sich zu der Frau, die dort steht. And she says, und sagt, call him, nenn ihn Ichabod. Ichabod. Which means, was bedeutet, no glory, keine Herrlichkeit, but it means, sondern es bedeutet, it literally means no glory, keine Herrlichkeit. But I found three scholars who say, aber ich habe drei Schriftgelehrte gefunden, die sagen, that the name Ichabod, dass der Name Ichabod, means, bedeutet, where is the glory? Wo ist die Herrlichkeit? Where is the glory? Wo ist die Herrlichkeit? This is the meaning of the name. Das bedeutet der Name. Where is the glory? Wo ist die Herrlichkeit? That happens so quickly. Das passiert so schnell. So quickly. So schnell. We'll get right into it. She called the boy Ichabod, saying, "The glory has departed from Israel." Und sie nannte den Jungen Ichabod, um damit auszudrücken, die Herrlichkeit ist von Israel gewichen. Because the ark of God was taken, and because of her father-in-law and her husband. Weil die Lade Gottes weggenommen war und wegen ihres Schwiegervaters und ihres Mannes. She said, "The glory has departed from Israel, for the ark of God was taken." Darum sagte sie, die Herrlichkeit ist von Israel gewichen, denn die Lade Gottes ist weggenommen. Ichabod. Ichabod. Where has the glory gone? Wo ist die Herrlichkeit hin? Look at the churches of Asia. Schaut euch die Gemeinden in Asien in an. The first century. Im ersten Jahrhundert. Powerful churches. Einflussreiche Gemeinden. The seven churches of Asia Minor. Die sieben Gemeinden von Kleinasien. And by the time that the Apostle John was writing to them, und in der Zeit, wo der Apostel Johannes ihnen schrieb, the glory was already almost departing from a couple of them. Da ist die Herrlichkeit Gottes fast schon von ein paar von ihnen gewichen. The powerful church of Ephesus, die einflussreiche Gemeinde von Ephesus, founded by the Apostle Paul, vom Apostel Paulus gegründet, invested in through the Apostle John, in die der Apostel Johannes investiert hat, a powerful church, eine machtvolle Gemeinde. It's only some 30, 40 years later, nur 30, 40 Jahre später, let's see, yeah, about 50 years later, ungefähr 50 Jahre später, and the glory is departing, ist die Herrlichkeit Gottes schon geschieden. It says in Revelations 2, in Offenbarung 2, I know your works, steht, ich kenne deine Werke. But in verse 4, aber in Vers 4, it says, you have left your first love, steht, du hast deine erste Liebe verlassen. You have left your first love, du hast deine erste Liebe verlassen. And in Revelations 2:5, und in Offenbarung 2:5, the Lord says to the church, repent, sagt der Herr der Gemeinde, kehre um. Or I will take your candlestick away. Sonst nehme ich deinen Kerzenständer weg. The candlestand will be taken away. Dein Kerzenständer wird weggenommen. This is the glory of the Lord. Das ist die Herrlichkeit Gottes. How quickly it can depart. Wie schnell kann sie weggehen? What makes the glory of the Lord suddenly depart? Was führt dazu, dass die Herrlichkeit Gottes plötzlich weggeht? It has everything to do with the offering of the Lord. Es hat nur mit dem Opfer des Herrn zu tun. Because his sons despised the offering of the Lord. Weil seine Söhne das Opfer des Herrn verachtet haben. It was just a matter of time before the Lord would depart. War es nur eine Zeitfrage, bis der Herr weggehen würde. Now think of this principle in Matthew chapter 18. Denkt an folgendes Prinzip in Matthäus 18. There's a king. Da ist ein König. He has stewards. Er hat Verwalter. And he wants to make an account. Und er möchte eine Rechnung stellen. There's one steward. Es gibt einen Verwalter. Who owes 10,000 talents. Der 10,000 Talente schuldet. One talent is 35 kilos of whatever. Ein Talent ist 25 Kilo von 35. Etwas. 35. Yeah. This is about 10, someone said about 10 million dollars. Das sind ungefähr 10 Millionen Dollar. And he threw himself on the ground. He said, I can't pay. Oh, I can't pay. Und er warf sich zu Boden und sagte, ich kann nicht zahlen. Sell his wife. Verkauft seine Frau. Sell his children. Seine Kinder auch. Into slavery. In die Sklaverei. No, please, mercy. Nein, bitte, Barmherzigkeit. You want mercy? Du willst barmherzig. You want me to forgive you 10 million dollar debt? Du willst, dass ich dir eine Schuld von 10 Millionen Dollar erlasse? Please, please. Bitte, bitte. You want to be forgiven? Du willst, dass dir vergeben ist? Okay. Gut. You're forgiven. Es ist dir vergeben. Really? Wirklich? Yeah. Ja. No kidding? Kein Spaß? Nope. Nein. I can walk right out. Ich kann jetzt frei gehen. Ja. Ja. Thank you, thank you. Danke, danke. I'll never forget this. Das werde ich nie vergessen. He did. Er hat's aber vergessen. He was going down the street. He saw a friend. Er ging die Straße entlang und sah einen Freund. Who owed him 100 denarii. Der ihm 100 Denare schuldete. Like, das ist like 100 Euro or something. 100 Euro oder sowas. Maybe 1,000 Euro. Vielleicht 1,000 Euro. And he grabbed him. Und er hat ihn ergriffen. And he beat him. Und geschlagen. And this king heard about it. Davon hat der König gehört. And this king called the steward back. Und hat den Verwalter zurückgerufen. And in Matthew 18 verse 33. Und in Matthäus 18:33. He said these words. Sagte er folgende Worte. That should strike us in the heart. Die uns tief erschüttern sollten. He said, er sagte, I forgave you. Ich habe dir vergeben. Should you not have forgiven your servant? Hättest du deinem Diener nicht auch vergeben sollen? Right at this point, genau an diesem Zeitpunkt, is where the glory departs. Ist die Herrlichkeit Gottes weggegangen. Inconsistency. Inconsistency. Unbeständigkeit with the mercy of God. Mit in Bezug auf die Barmherzigkeit not Gottes. Willing to give what we have received. Nicht willens, das zu geben, was wir empfangen haben. No grace for grace. Keine Gnade um Gnade. John 1:16. Johannes 1:16. Grace upon grace. Gnade über Gnade. It is not, let me say, it's not sin. Sagen wir das, es ist nicht Sünde. Sin is not the reason why the glory of God departs. Die Sünde ist nicht die Ursache, warum die Herrlichkeit Gottes weggeht. Everybody's a sinner. Jeder ist ein Sünder. Hebrews 5, the high priest was a sinner. Hebräer 5, der hohe Priester war ein Sünder. In Romans 7, the apostle Paul was a sinner. Römer 7, der Apostel Paulus war ein Sünder. And Paul said, where sin abounds, grace does much more abound. Und Paulus sagt, wo die Sünde überhand nimmt, da nimmt die Gnade noch mehr überhand. This is not the issue. Darum geht es nicht. But it's a particular sin. Es geht um eine bestimmte Sünde. And it's And when we insult the spirit of grace, wenn wir den Geist der Gnade beleidigen, this is the sin, das ist die Sünde, where the spirit of God, wo der Geist Gottes, the glory of God departs, die Herrlichkeit Gottes weggeht. Now I've been around, I've seen enough churches, ich habe genug Gemeinden gesehen, that were going very strong, die stark waren im Glauben. I've seen believers. Ich habe Gläubige gesehen. I've seen pastors und Pastoren, who were anointed. Die gesalbt waren. And it didn't mean that they were perfect people. Und das bedeutet nicht, dass sie vollkommene Menschen waren. Matter of fact, it is my weakness before God. Eigentlich ist es ja meine Schwäche vor Gott. And my need for him. Und mein Bedürfnis nach ihm. That makes me anointed. Das dazu führt, dass ich gesalbt bin. The spirit is always at war with the flesh. Der Geist streitet immer gegen das Fleisch. Galatians 5:17. Galater 5:17. Always at war. Immer im Streit. You have a wonderful day. Du hast einen wunderbaren in Tag the spirit, im Geist. And the flesh is waiting for you, just around the corner. Und um die Ecke wartet schon das Fleisch and auf all dich. Of a sudden, I was waiting for you. Ich habe schon auf dich gewartet. Did you think I went away? Hast du gedacht, ich bin weggegangen? We're at war. Wir streiten miteinander. The flesh and the spirit are at war. Das Fleisch und der Geist streiten einander. But walk in the spirit. Aber wandel im Geist. And you will not fulfill the lust of the flesh. Dann wirst du die Lüste des Fleisches nicht erfüllen. Now this is the point. Darum geht's. And I hope we never forget this. Und ich hoffe, dass wir das nie vergessen. When we receive mercy, wenn uns Barmherzigkeit widerfährt, and we don't give mercy, und wir nicht Barmherzigkeit weitergeben, it is just a matter of time before the glory of God departs. Dann ist es nur eine Zeitfrage, bis die Herrlichkeit Gottes weggeht. This is the sin. Das ist die Sünde. It is somebody who is failing before God. Es ist jemand, der vor Gott versagt. Who is coming before God for mercy. Der vor Gott kommt, um Barmherzigkeit zu erlangen. And then somehow he forgets. Und irgendwie vergisst dann. And then his behavior toward another believer. Und sein Verhalten einem anderen Gläubigen gegenüber is not the same. Ist nicht das gleiche. That he had with the Lord. Was mit dem Herrn hatte. In other words, he's a dead end. In anderen Worten, ist eine Sackgasse. In other words, he receives grace. In anderen Worten, kriegt Gnade. But he doesn't reflect grace. Aber gibt sie nicht weiter. This is where the glory of God departs. Und da geht die Herrlichkeit Gottes weg. There's nothing more grieving. Es gibt nichts Betrüblicheres. When you're with a believer. Betrüblicheres, wenn du mit einem Gläubigen zusammen bist. Who seems to have no kindness. Der überhaupt nicht freundlich ist. No patience. Nicht geduldig. No mercy. Nicht gnädig. No long suffering. Nicht geduldig. And you're thinking, wow, he's a hard person. Und du denkst dir, wow, das ist eine harte Person. Wow. And the person speaks in the authority of God. Und die Person spricht noch in der Autorität Gottes. And you think, wow, that's an unusual person. Und du denkst dir, na, das ist eine ungewöhnliche and Person. Then you find out, und dann findest du heraus, they have failed. Dass die Person versagt hat. I've seen this a dozen times. Ich habe das dutzende Male gesehen. And I think, wait a minute. Und ich denke, warte mal. The failure wasn't the issue. Das Versagen, darum ging es nicht. Anybody can fail. War nicht ausschlaggebend. Jeder kann versagen. You don't want to fail because it's so hurtful. Du willst ja nicht versagen, weil es dir wehtut. You know, some people like they're so angry at someone who's sinning. Manche Leute sind so ärgerlich über jemanden, der sündigt. Pastor, did you know that person was in the bar last night? Pastor, hast du gewusst, dass die Person in der Bar war gestern Abend? Really, you're so concerned. Wirklich, du machst dir wirklich Sorgen, ha? Or are you secretly jealous? Oder bist du im Geheimen eifersüchtig? Right? Neidig. If I was filled with the Spirit, wenn ich mit dem Geist gefüllt wäre, I would not be jealous of someone who's living in sin. Würde ich nicht jemanden beneiden, der in Sünde lebt? I would not look at someone in adultery and think, "Ah, he's getting away with that." Ich würde mir nicht jemanden im Ehebruch anschauen und sagen, wow, der darf das machen. They're not getting away with anything. Bei dem geht das nicht durch. Nothing. Nichts geht durch. And my attitude und meine Einstellung needs to be mercy. Muss eine sein, die Barmherzigkeit because ist. Do I think somehow denn glaube ich, dass irgendwie that my little failures meine kleinen Versagen put me in a different category than someone who has big failures? Mich in eine andere Kategorie stellt als jemanden, der große Versagen hat? Do you understand the picture here? Versteht ihr das Bild hier? When I'm not rightly related to grace, wenn ich keine richtige Beziehung habe mit der Gnade, that means when I'm failing before God and I need mercy, das bedeutet, wenn ich versage vor Gott und Barmherzigkeit brauche, but then I'm a totally different person to other people. Und bin aber Menschen gegenüber ganz anders. There was an evangelist years ago. Es gab vor Jahren einen Evangelisten. He was the number one evangelist in the world above Billy Graham. Der war noch über Billy Graham der erste oder beste Evangelist in der ganzen Welt. He was anointed. Er war gesalbt. Until he did one thing. Bis er eines getan hat. He got in the pulpit. Er kam auf die Kanzel. And he named another evangelist. Und er nannte einen anderen Evangelisten beim Namen, der gesündigt hatte. Wow. Wow. And that was the end of him. Das war sein Ende. As soon as he did that, in dem Moment, wo er das tat, it was over. War's vorbei. Do you know why? Wisst ihr warum? Because that was the greatest sin he could commit. Weil das die größte Sünde war, die er begehen konnte. Do you know why? Wisst ihr warum? Because he was no different than the other guy. Weil er nicht anders war als der andere. And the grace he was receiving for himself. Und die Gnade, die er für sich selbst empfing. That produces humility before God. Die Demut vor Gott. When we have to receive mercy, wenn wir Barmherzigkeit empfangen müssen, it is the most humiliating thing. Ist es das Allerdemütigendste. God, I failed. Gott, ich habe versagt. Again. Schon wieder. Forgive me. Vergib mir. Again. Schon wieder. Is there another way we can do this? Geht das irgendwie anders auch? Can we make mercy plan B? Können wir nicht Barmherzigkeit zu Plan B machen? Please, is there another way? Bitte, gibt's keinen anderen Weg? No. Nein. If you fail, wenn du versagst, get mercy. Hol dir Barmherzigkeit. Just one thing. Nur eine Sache. I'm going to measure you the way you measure. Ich werde dich so bemessen, wie du andere bemisst. Romans 7:2. Römer 2 7:2. I'm going to give you mercy. Ich werde dir Barmherzigkeit geben. A lot of mercy. Sehr viel Barmherzigkeit. What are you going to do with it? Was machst du damit? This is where the glory departs. Da entfernt sich die Herrlichkeit. You imagine this for a moment. Stell dir das kurz mal vor. We have been forgiven. Uns ist vergeben worden. Heaven is our home. Der Himmel ist unser Zuhause. We are called the children of God. Wir werden die Kinder Gottes genannt. Our names are written in heaven. Unsere Namen sind im Himmel aufgeschrieben. God has forgiven us. Gott hat uns vergeben. Everything. Alles. And then we have an attitude toward a brother. Und dann haben wir eine schlechte Einstellung einem Bruder gegenüber. An attitude toward another church. Eine schlechte Einstellung einer anderen Gemeinde gegenüber. And the glory begins to depart. Und die Herrlichkeit beginnt sich zu entfernen. Because of this inconsistency. Wegen dieser Unbeständigkeit. In Galatians chapter 4, I'll close with this. Galater 4, damit möchte ich schließen. Paul said. Sagt Paulus. Where in verse 15, where is the sense of blessing? In Vers 4, wo ist der Segen? In other words, he was saying, where is the glory? Er sagt das auf andere in anderen Worten, wo ist die Herrlichkeit? Where's the glory? Wo ist die Herrlichkeit? Where's that sense of blessing that we had, O Galatians? Wo ist dieses Gefühl, dass wir gesegnet sind? What happened? Was ist passiert? We were a blessed people. Wir waren ein gesegnete Menschen. Where is it? Wo ist sie? Where did it go? Wo ist sie hingegangen? Galatians chapter 3 gives us the answer. Galater 3 gibt uns die Antwort. You foolish Galatians, verse 1. Ihr törichten Galater, Vers 1. Who has bewitched you? Wer hat euch verzaubert? Before whose eyes Jesus Christ was publicly portrayed as crucified. Vor deren Augen Christus öffentlich gekreuzigt wurde. Galatians 3:2. Nur dies will ich von euch wissen. Habt ihr den Geist aus Gesetzeswerken empfangen oder aus der Kunde des Glaubens? There it is. This is the only thing I want to find out from you. Did you receive the Spirit by works of the law or by hearing with faith? Und das ist das Einzige, was ich von euch wissen will. If it's grace, it's grace. Wenn es Gnade ist, ist es Gnade. If it's works, it's works. Wenn es Werke sind, sind es Werke. Romans 11:6. Römer 11:6. The thing that destroys the presence of God. Das, was die Gegenwart Gottes zerstört. Is when we when we have started in grace, ist, wenn wir in der Gnade begonnen haben, and suddenly we step into works, und plötzlich in die Taten, in die Werke eintreten, when what I'm experiencing from God, wenn das, was ich von Gott erfahre, suddenly I take the credit for, wenn ich dafür das mir selbst zuschreibe, wait a minute, this is a gift from God. Na warte mal, das ist doch ein Geschenk von Gott. His presence is a gift. Seine Gegenwart ist ein Geschenk. Because of the blood of Christ. Wegen des Blutes Christi. God is anointing us. Gott salbt uns. By His grace. Durch seine Gnade. And then we are receiving it. Und dann empfangen wir es. Saying yes. Und sagen ja. What a blessing. Was für ein Segen. What a blessing. Was für ein Segen. We have the blessing of the Holy Spirit. Wir haben die Segnungen des Heiligen Geistes. Love and joy and peace. Liebe, Freude und Frieden. Power. Yes. Kraft. Ja. Yes. Wonderful. Wunderbar. And something happens right there. Und dann passiert etwas genau dort. This is because we are good. Das ist deswegen, weil wir so gut sind. Yes. Ja. God is blessing us. Gott segnet uns. No. Nein. No, no, no. Nein, nein. God is blessing because of Christ. Gott segnet wegen Christi willen. It's Christ. Es ist Christus. No, it's the ark. Nein, es ist die Bundeslade. It's the box. Es ist die Box. No, it's what the box represents. Nein, es ist das, was wofür die Box steht. No, no, it's the box. Nein, es ist doch die Box. This is my wife. You see this picture? Das ist meine Frau. Siehst du dieses Bild? And the wife comes on and says, "That's not me. This is me." Und die Frau kommt und sagt, das bin nicht ich. No, this is you. Nein, das bist du. We've been together for so long. Wir sind schon so lang zusammen. Oh, I love you. Ich liebe dich. I love you. I've had you with me all the time I was in the war. Ich habe dich bei mir gehabt die ganze Zeit, wo ich im Krieg war. That's not me. This is me. Aber das bin nicht ich. Hier bin ich. And suddenly we turn the symbol. Und plötzlich into an idol. Machen wir aus dem Bild einen Götzen. We're looking for something external. Wir suchen nach etwas Äußerlichem. To secure the victory. Damit wir uns den Sieg sichern. And God says the victory comes through my son. Und Gott sagt, der Sieg kommt durch meinen Sohn. Through faith. Durch Glauben. And then we say, no, no, no, no. Let's read our Bibles. Und dann sagen wir, nein, nein, lesen wir die Bibel. If we all read our Bibles for an hour, we'll have victory. Wenn wir alle eine Stunde lang die Bibel lesen, dann haben wir Sieg. That's noble. Das ist doch edel. Let's start in Genesis. Yes. Beginnen wir im ersten Buch Mose. We'll read through the night. Wir werden den ganzen Abend die Nacht durchlesen. And everyone's like, yeah, yeah. The Bible, yeah. Und jeder jubelt, ja, die Bibel. And then God will give us victory. Und dann wird uns Gott den Sieg geben. And God's saying, no, don't do that. Und Gott sagt, nein, mach das nicht. Victory doesn't come by doing something. Der Sieg kommt nicht dadurch, dass ihr etwas macht. It comes by hearing. Es kommt durchs Hören. The promises of God. Die Verheißungen Gottes. And believing the word of God. Und dem Wort Gottes glauben. And so quickly. Und so schnell. Does the glory of God depart? Verschwindet die Herrlichkeit Gottes. The church of Ephesus. Die Gemeinde Ephesus. A powerful leading church in Asia Minor. Eine einflussreiche führende Gemeinde in Kleinasien, founded by Paul himself, vom Paulus selbst gegründet, invested in by the other apostles, in die anderen Apostel investiert haben, in such a short time, ist in so einer kurzen Zeit, the glory is about to depart, in so einer kurzen Zeit ist die Herrlichkeit Gottes fast am Weggehen. And it did depart. Und sie ist auch weggegangen. The church is not there today. Die Gemeinde gibt es heute nicht mehr. Look at churches throughout church history. Ihr schaut euch in der Kirchengeschichte die Gemeinden an. How long will it take the glory of God to depart from our church? Wie lange dauert es, bis die Herrlichkeit Gottes aus unserer Gemeinde weggeht? How long before our joy is gone? Wie lange dauert es, dass unsere Freude weggeht? Before things are just mechanical. Und die Dinge einfach mechanisch werden. Before the hugs stop. Bevor wir uns nicht mehr umarmen. Before the handshake stopped. Bevor wir uns nicht mehr die Hände geben. Before believing the best about one another stops. Bevor die, also übereinander das Beste glauben, bevor das aufhört. How long will it take? Wie lang dauert das? Before the glory of God departs. Bis die Herrlichkeit Gottes weggeht. It begins, es beginnt, when I don't give what I've received. Wenn ich nicht gebe, was ich empfangen habe. To my wife. Meiner Frau gegenüber, to my children, meinen Kindern, to my colleagues, meinen Kollegen, right at that point, genau an diesem Zeitpunkt, when we despise the offering of God, wenn wir das Opfer Gottes verachten and we trample underfoot, und das Blut Christi zertrampeln, because we expect from another, weil wir von dem anderen erwarten, we expect another to produce, und vom anderen erwarten, dass er what God produced in us. Das produziert, was Gott in uns produziert, bewirkt. God did it. Seht ihr das? Gott bewirkt I was on the street because it was God. Ich war auf der Straße, weil Gott das war. I came to church because of the glory of God. Ich kam zur Gemeinde wegen der Herrlichkeit Gottes. I love my wife because of the glory of God. Ich liebe meine Frau wegen der Herrlichkeit Gottes. It was all the Lord. Es war alles der Herr. As I received from him, während ich von ihm empfangen habe. The yoke was easy, the burden was light. Das Joch war sanft, die Last war leicht. But what is my attitude? Aber was ist meine Einstellung? Where were you? Wo warst du? What's wrong with you? Was ist mit dir los? Don't you see what I'm doing? Siehst du nicht, was ich mache? Oh my gosh. Oh, du meine what do you mean what you're doing? Was meinst du, was du machst? Right there is the sin. Genau dort ist die Sünde. You are using God's glory, du benutzt die Herrlichkeit Gottes, to glorify yourself, um dich selbst zu verherrlichen. And you are projecting toward another, und du reflektierst das einem anderen gegenüber. You are sending a message to another, du sendest einem anderen eine Botschaft, to be like you, dass er so sein soll, wie du es bist. But without God. Aber ohne Gott. Do you see that? Verstehst du das? It's a wretched sin. Es ist eine elende Sünde. This happened to Ephesus. Das ist Ephesus passiert. They left their first love. Sie haben ihre erste Liebe verlassen. What is our first love? Was ist unsere erste Liebe? But it's, we're saved by grace. Außer folgendes, dass wir durch die Gnade errettet sind. Jesus died and gave us a gift. Jesus starb und gab uns ein Geschenk. The 10,000 talents were forgiven. Die 10,000 Talente, die Schuld war erlassen. We should be singing the rest of our life. Wir sollten unser Leben lang singen. We should be reflecting forgiveness. Wir sollten Vergebung weitergeben. Thinking, my goodness, if God could forgive me. Widerspiegeln. Wir sollten denken, wenn Gott mir vergeben kann. I can forgive this. Kann ich das auch vergeben? And there's the glory of God. Und da ist die Herrlichkeit Gottes. It's resting upon us. Sie ruht auf uns. The glory doesn't depart from the church because there's sinners in the church. Die Herrlichkeit geht nicht weg von der Gemeinde, weil dort Sünder sitzen. The glory of God departs. Die Herrlichkeit Gottes geht weg. When sinners forget that they're sinners. Wenn Sünder vergessen, dass sie Sünder sind. Then it departs. Dann geht sie weg. But thank God. Aber Gott sei Dank. That in Ephesians 1:6. Dass in Epheser 1:6. That we were called. Dass wir berufen sind to the praise of the glory of his grace. Zum Preis der Herrlichkeit seiner Gnade. And if I forget that, und wenn ich das vergesse, God will give me time. Gibt mir Gott Zeit. But if I persist in it, aber wenn ich darin fortfahre, the glory will depart, wird die Herrlichkeit weggehen. And I will have Ichabod stamped on my forehead. Und dann wird auf meiner Stirn ein Stempel sein, Ichabod. Die Engel sind dann in der Atmosphäre. They're like around there and they say Ichabod. Die sind da und dann sehen sie Ichabod. Ichabod. Ichabod. I went to Bible school. Mit dem schließe ich ab. Ich bin in die Bibelschule gegangen. With people who were amazing. Mit ganz erstaunlichen Leuten. I was in awe of them. Ich war erstaunt über sie. Where are they today? Wo sind die heute? Ichabod? Ichabod? Where is the glory? Wo ist die Herrlichkeit? Why did it leave? Warum ist sie weggegangen? God's not a respecter of persons. Bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. So let's pray and thank God. Beten wir und danken wir Gott for his marvelous grace. Für seine erstaunliche Gnade. Father, we thank you today. Vater, wir danken dir heute. That your glory rests upon us. Dass deine Herrlichkeit auf uns ruht. As we live before the reality of what that ark represented. Wenn wir vor der Herrlichkeit, in der Herrlichkeit leben, dessen, was die Bundeslade repräsentiert. Your mercy seat. Deinen Barmherzigkeitsthron. The throne of grace. Den Thron der Gnade. Thank you today. Wir danken dir heute. We have not been called to be perfect in our flesh. Wir sind nicht dazu berufen, vollkommen zu sein in unserem Fleisch. But perfect in Christ. Sondern vollkommen in Christus through faith. durch den Glauben. Thank you today. Wir danken dir heute for the liberty that we enjoy. Für die Freiheit, die wir genießen. Bless these words to our hearts. Segne diese Worte, lass sie in unserem Herzen zum Segen werden. That we may never depart. Dass wir nicht weggehen. Or rather, that your glory would never depart. Oder eher, dass deine Herrlichkeit nie weggeht. From our lives. Aus unserem Leben. We thank you. Wir danken dir. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.